Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zu Folge 88 des Gabelbissen Podcasts. Die heutige Folge wird mal etwas exotischer werden, aber irgendwie mit einem ordentlichen Hauch Österreich dabei. Ich nehme an, die meisten von euch wären schon im Podcatcher eurer Wahl oder im iTunes-Verzeichnis oder wie auch immer gesehen haben. Heute geht's um Wassermelonen. Man kann mir jetzt gut vorstellen, dass bei einigen von euch jetzt so ein riesen Fragezeichen über dem Kopf schwebt. Und glaubt's mir, bis vor kurzem, wenn mir einer gesagt hätte, Wassermelonen haben was mit Österreich zu tun, ich hätte den nur mit einem sehr skeptischen Blick angesehen und gedacht, ja, red nur weiter. Nein, Wassermelonen haben durchaus einen österreichischen Charakter, denn, und das habe ich bis vor kurzem selbst nicht gewusst, die werden hier auch in Österreich kultiviert. Das Ganze haben wir, sagen wir mal so, eher per Zufall entdeckt, und zwar im Supermarkt haben wir eine eher kleinere Wassermelone gekauft, weil so große brauchen wir einfach nicht. Das ist für unseren Bedarf nicht notwendig. So 5-6 Kilo Geräte. Die haben wir so gekauft. Und da ist mir dann bei dem Etikett, das da mehr oder weniger oben war, aus Karton, es wurde so eingehüllt, Genussregion oben gestanden. Dieses typische Genussregionslogo. Und das kennen wir zum Beispiel vom Tiroler Speck, vom Waldviertler Karpfen, vom Waldviertler Graumann etc. Und ich gedacht, was? Wassermelonen und Genussregionen habe ich mal ein bisschen genauer nachgelesen und gesehen, die ist in Österreich kultiviert worden. Ich dachte, okay, vielleicht veredelt, weil wir wissen ja, der größte Wertgewinn, da kann man dann schon das Gütesiegel raufgeben. Aber nein, das wurde wirklich vom Samen an bis zur fertigen Frucht in Österreich kultiviert. Und das hat mich natürlich neugierig gemacht und ich habe ein bisschen zu recherchieren begonnen. Und dann habe ich mir gedacht, da mache ich mal eine eigene Folge jetzt darüber, weil vor allem es passt wunderbar Wassermelone zum jetzigen Wetter, weil ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Zur Zeit meiner Aufnahme haben wir nach wie vor draußen über 30 Grad. Es ist durchaus schon eine Zeit lang dunkel, also sprich Nacht. Und da wollen wir doch was Erfrischendes, was Kühles essen und da brauchen wir jetzt nichts Deftiges, habe ich mir gedacht. Und vor allem, weil das einfach irgendwie so ein exotisches Thema ist, muss ich eine eigene Folge drüber machen. Wassermelone, um mal ganz von vorne zu beginnen, ist, wie wir wissen, ja keine heimische Pflanze, klar, sondern die kommt eigentlich aus Afrika. In Afrika kennt man übrigens von dieser Frucht viele wild wachsende Sorten. Da gibt es extrem viele, die der Menschheit bekannt sind. Großteils sind die aber alles andere als genießbar. Sie haben nicht wirklich einen guten Geschmack. Sie sehen vielleicht aus wie schöne Melonen, aber schmecken tun die, nicht wirklich gut. Die ursprüngliche Form der Wassermelone kommt übrigens, so sagt man auf vielen Websites, aus Südafrika. Aber das revidiere ich hier somit wieder. Das stimmt nämlich nicht. Man hat nämlich jetzt herausgefunden, dass diese Frucht eigentlich aus den tropischen Gebieten von Westafrika stammt. Viele Websites aber schreiben nach wie vor den Ursprung Südafrika hin. Aber das, wie gesagt, stimmt nicht, denn sie kommt aus Westafrika. Bereits 2000 vor unserer Zeitrechnung, sprich 2000 vor Christi Geburt, wie man auch so schön sagt, wurden die Wassermelonen bereits schon kultiviert. Und zwar damals von den Ägyptern. Ägypten liegt, wie wir ja wissen, auf dem afrikanischen Kontinent. Und die waren ja damals eine hochentwickelte Zivilisation. Und die haben eben diese Frucht schon kultiviert. Was man aber nicht rausfinden konnte bis heute, wie man es geschafft hat, eine genießbare Wassermelone zu züchten. Also wie das Ganze entstanden ist. Es gibt Theorien, dass das Ganze per Auslese entschieden ist, sprich man hat immer wieder die wilden Wassermelonen geerntet, wenn man eine genießbare gefunden hat, was ja durchaus sein kann. Wir wissen ja, die Evolution etc. gibt es ja, das haben wir ja nicht nur bei Lebewesen, sondern ja logischerweise auch bei Pflanzen, und hat man eben von diesen genießbaren Pflanzen die Samen genommen und hat mit auf Basis derer weitergezüchtet. 1000 Jahre später eroberte diese Frucht übrigens von Afrika ausgehend den arabischen und asiatischen Raum. Der wurde dann dort, hat man dann mehr oder weniger das als die neue Frucht erkannt. Aber in Europa gab es die noch wirklich noch lange nicht. Man findet da eigentlich, wenn man so in den Schriften nachschaut, in den Aufzeichnungen, eigentlich nie so wirklich etwas, das da Hinweise gibt, dass die Frucht schon länger in Europa bekannt wäre. Man vermutet jetzt, das gehen die Linguisten darauf zurück, dass es frühestens mit den Kriegen der Araber nach Europa gekommen ist und da halt hauptsächlich mal im südöstlichen Teil unseres Kontinents, von Europa. Und dass, wie gesagt, die Araber das gebracht haben. Wirklich genau kann man es aber nicht mehr sagen, denn Wassermelone ja in den anderen Sprachen, was die Linguisten sagen, ja nicht so genannt wird, wie man es bei uns nennt. Das wird halt ein bisschen anders formuliert. Von da ist es, wie gesagt, wirklich schwer zu sagen, wo die jetzt genau herkommt. Wassermelone hat man übrigens zu ihr gesagt, weil einfach der Wasseranteil bei dieser Frucht extrem hoch ist. Aber dazu erzähle ich dann später mehr, weil der ist wirklich hoch. Und man dürfte es so genannt haben, so geht man davon aus, eben wegen dem Wasseranteil und weil es halt eine Melonengattung ist. Die Wassermelone selbst wurde übrigens lange nur in den trockenen, heißen, tropischen Gebieten kultiviert. Und erst seit den ca. 90er Jahren hat sie dann ihren Weg nach Österreich gefunden. Und zwar hatten da einige findige Landwirte die Idee, das müsste doch auch bei uns wachsen. Und die haben es probiert und hatten Erfolg. Doch bevor wir zu dem jetzt genauer kommen, stellen wir uns vielleicht einmal die Frage, was genau ist denn jetzt eigentlich eine Wassermelone? Ja, man grob gesagt, ist eine krautige Bodendeckerpflanze, sprich das heißt, die wächst nicht in die Höhe, wie man es jetzt von Sträuchern oder Bäumen kennen, sondern das bleibt am Boden. Also die Pflanze selbst bleibt am Boden und logischerweise auch deren Früchte. Und das Interessante ist, besonders bei den Wildformen bilden die extrem lange Triebe aus. Und da muss ich mir vorstellen, die können pro Trieb bis zu 10 Meter lang werden. Und das, muss ich sagen, ist schon ganz schön gewaltig. Grob gesagt, zählt die Wassermelone oder ist die Wassermelone eigentlich ein Kürbis? Ja, und ihr könnt euch erinnern, es gibt ja auch noch andere Kürbisse, die man so kennt, wie Zucchini zum Beispiel und ja, die klassischen Bekannten. Und auch die Wassermelone oder generell die Melonen zählen zur Familie der Kürbisgewächse. Ja, die Frucht übrigens von so einer Wassermelone kann von 20 bis zu 60 cm groß werden, so im Schnitt gesehen. Gibt natürlich auch Ausnahmen, die größer sind oder halt kleiner. Und von der Form her sind die ja ziemlich unterschiedlich. Ich habe auf der einen Seite, so wie es wieder gekauft, zum Beispiel eine runde, dann gibt es so länglich-ovale Formen und, Achtung, jetzt festhalten, es gibt auch eckige Wassermelonen. Das Ganze ist aber keine Laune der Natur, das ist eine speziell gezüchtete Variante davon. Und zwar wird das primär in Japan gemacht. Das könnte man übrigens auch theoretisch selber machen, weil um das zu züchten, muss man jetzt nicht Experte in Gentechnik sein. Das schafft man auch ohne gentechnische Eingriffe. Man braucht aber ein spezielles Gefäß dazu, und zwar einen stabilen Würfel, wo ich dann die Frucht einfach drin wachsen lasse. Das kann man sich so vorstellen. Einfach ihr habt einen auf einer Seite offenen, stabilen Metallwürfel, der natürlich innen hohl ist. Da kommt dann die kleine Frucht hinein. Die wird, schaut man, dass die drinnen bleibt. Die wächst und wächst. Und weil sie sich nicht ausdehnen kann, nimmt die einfach die Form des Würfels an. Und dann habe ich eine eckige Wassermelone. Ja, man schaut lustig aus, wird die eckige mit der runden oder dieser länglichen im Regal stehen oder halt beim Obstgemüse sein. Ich glaube, ich würde schon eher die normale Runde nehmen. Ich habe mal gelesen, die Japaner haben das eben gemacht, um mehr oder weniger den Platz effektiver zu nutzen. Weil klar, Kugeln kann ich vom Platz her nie so schön stapeln, wie was Eckiges, das ist klar. Und wir wissen ja, Japan ist ja nicht gerade groß, die wollen den Platz effektivst nutzen. Und so hat man eben die Idee gehabt, so eine Art Wassermelone zu züchten oder halt zu formen, ich weiß nicht, wie man das jetzt genau nennen soll. Bei den meisten Wassermelonen ist das Fruchtfleisch, so wie wir es im Großen und Ganzen kennen, eher rötlich gehalten. Es gibt aber jedoch auch andere Farben. Was ich auch kenne, ist gelb, aber dann gibt es auch noch mit grünem Fruchtfleisch, die aber reif sind, also keine Sorge, das ist nicht nur diese nicht gerade schmackhafte Schale, sondern die ist wirklich vom Fruchtfleisch her grün. Ja, dann gibt es noch orange und weiße. Ja, und ich habe es ja vorher schon angedeutet bezüglich Wassergehalt und dass der Name nicht von irgendwoher kommt. So eine Wassermelone hat, und das finde ich ist wirklich, wirklich gewaltig, 95,8% Wasser hat die Wassermelone drinnen. Also der Großteil, was wir dazu uns nehmen, ist eigentlich Flüssigkeit. Man glaubt, man hat dann noch Spurenelemente drinnen, Ballaststoffe etc. Aber auch Vitamine, und zwar hier vorherrschend Vitamin A und Vitamin C. Muss aber auch dazu sagen, die Wassermelone ist jetzt nicht so ein kräftiger Vitamin-C-Lieferant, wie wir es von anderen Früchten her kennen. Das ist natürlich nicht. Ah ja, und eins auch bezüglich Wasser. In der Kalahari war übrigens diese Frucht für sehr, sehr lange Zeit eine beliebte Wasserquelle. Na klar, bei 95% Wassergehalt in so einer Wüste ist das natürlich ideal. Das kann man schon mitnehmen, wenn man Durst hat. Jetzt einfach gesagt, kann man da was trinken draus. Man muss schon ein bisschen mehr machen, ja. Nicht einfach nur Loch bohren und trinken. Aber man hat es eben als Wasserspeicher verwendet. In den meisten Ländern handelt es sich bei der Wassermelone natürlich um Genussobst, so wie auch bei uns. Wird teilweise auch für alkoholische Getränke verwendet, sprich das Ganze wird vergoren, quasi gemeischt. Und es gibt auch gewisse Regionen, wo die Samen genommen werden und dann zu Mehl verarbeitet, sprich das wird zu Mehl gewahlen. Das Ganze wird aber vorwiegend in Indien gemacht, bei uns ist das eher unüblich. Ja, und in China gibt es dann eine spezielle Zucht der Wassermelone. Und ihr wisst ja, bei uns geht der Trend ja dahin, dass man kernarme oder kernlose Wassermelonen züchtet. In China ist der Trend in gewisser Hinsicht, sagen wir mal so, anders. Da züchtet man Varianten mit extrem großen Samen. Denn die verwenden nämlich die Samen der Wassermelone für Kosmetik und um Öl daraus zu gewinnen. Öl jetzt nicht im Sinne von Speiseöl, sondern das nimmt man zum Beispiel für Lampen, als Lampenöl. So, aber jetzt würde ich sagen, kommen wir wirklich mal zum österreichischen Teil. Ich habe es ja vorher schon kurz erwähnt, seit den 1990er Jahren werden eigentlich Wassermelonen hier kultiviert. Ich meine, es hat davor schon Versuche gegeben, die halt mehr oder weniger schlecht funktioniert haben. Und seit dem Zeitpunkt ist es mehr oder weniger niedergeschrieben, dass das Ganze mit Erfolg kultiviert wird. Teilweise kann und konnte man übrigens die Wassermelone auch wild aufgehend bei uns finden und da vorwiegend auf alten Mülldeponien. Das hat nämlich einen Grund, und da ist der Boden nämlich, wenn die schon zugeschüttet wurden, speziell verwildert. Es ist eher, weil schattenspendende Pflanzen fehlen, wärmer dort. Ein eher lockerer Boden, was theoretisch ideal für die Wassermelone ist. Und von daher gibt es, wie gesagt, teilweise bei solchen Gebieten wilde Wassermelonen. Aber bei den kultivierten Pflanzen ist es ein bisschen anders. Die werden dann halt speziell dafür hergerichtet. Und man findet es auch nicht bei jeder alten Mülldeponie, muss ich auch noch fairerweise dazu sagen. Also ich persönlich hätte es dort noch nicht gesehen, aber was man so im Internet findet, soll das durchaus nochmal vorkommen. Ja, kultiviert wird das Ganze übrigens in Niederösterreich, genauer gesagt im Tulnerfeld, in der Steiermark, auch ein großes Anbaugebiet von Wassermelon, und im Burgenland, und da genauer gesagt im Seewinkel. Tagsüber hat man in Österreich, und das ist auch der Grund, warum sie bei uns kultiviert, in den besagten Regionen eigentlich ideale Bedingungen für diese Pflanze. Das Problem ist, wie bei vielen anderen Sachen, die Nacht. Denn okay, momentan haben wir tropische Nächte, hier das spricht, das bedeutet, wir haben Nächte, wo die Temperatur nicht unter 21 Grad sinkt. Ich glaube, das ist diese Grenze. Es bleibt immer drüber, schon mit tropischer Nacht. Das wäre natürlich ideal für die Pflanzen. Aber ich sage einmal, in Summe haben wir das nicht so oft im Schnitt gesehen. Und da kann es natürlich passieren oder passiert es, dass die Nächte zu kühl werden. Ja, und ein weiteres Problem ist die Staunässe. Das mögen die Pflanzen nämlich überhaupt nicht. Eine Wassermelone braucht zwar auf der einen Seite viel Wasser, aber sie hasst, unter Anführungszeichen, nichts mehr als Staunässe. Und das kann eben dazu führen, dass dann die Früchte schon am Trieb selbst voll werden. Das hat man aber relativ leicht gelöst. Und zwar einige Betriebe machen das so, die dämmen das von unten mit Styropor ab. Sprich, das heißt, die Melone wird auf eine Styroporplatte gelegt, jetzt vereinfacht gesagt. Ich meine, der Landwirt macht das natürlich komplizierter oder technisch ausgereifter. Aber damit ihr euch was vorstellen könnt, es wird mehr oder weniger auf so Styroporplatten raufgelegt. Das thermische Problem kann man natürlich auch mit Gewächshäusern in den Griff bekommen, was ich gesehen habe, die meisten machen. Beim Gewächshaus kann es aber zu einem anderen Problem kommen, und zwar, da gibt es keine Bestäubung. Wenn es ein geschlossenes Gewächshaus ist, ja, wie soll denn da eine Biene reinkommen, die das bestäubt? Da muss man das Ganze dann per Hand machen mit einem Pinsel. Da geht man dann von Pflanze zu Pflanze und bestäubt das. Man muss fairerweise dazu sagen, solche produzierenden Betriebe machen das natürlich nicht mit Pinsel. Das findet man vielleicht in China, weil die einem noch ein größeres Problem mit dem Bienensterben haben als wir. Bei uns hilft man sich damit, was ich weiß, eigenen Hummeln, Stämmen, ich glaube, nennt man auch Stamm bei der Hummel oder eigenen Hummelverbänden oder sagen wir generell mit Hummeln, die eben in diesen Glashäusern beheimatet sind, die dann mehr oder weniger die Bestäubung anstelle der Bienen übernehmen. Oder man macht das Ganze auf, damit die Bienen auch rein und rausfliegen können. Eines unterscheidet die österreichische Wassermelone massiv natürlich von der, wie soll man sagen, der afrikanischen. Die Frucht wird nicht so groß, die ist eher am unteren Ende der bereits vorgenannten Größen. Aber dafür ist sie aromatischer und gibt einfach viel mehr her vom Geschmack, klar, wenn es aromatischer ist. Ja, und von der Größe her ist sie, wie gesagt, klein und die Form erinnert mich irgendwie ja, an so ein bisschen größere Bowlingkugeln, wenn man sich circa vorstellen kann, wie das Ganze ausschaut. Also ein bisschen so eine größere Bowlingkugel. Also muss sagen, wenn ihr mal die Gelegenheit habt, eine österreichische zu sehen im Supermarkt oder im Wochenmarkt oder egal wo ihr hingeht und einkauft und die haben da welche, müsste ja gerade Saison von diesen Früchten sein, dann kauft euch welche. Ich muss euch sagen, die schmecken wirklich total gut. Mir persönlich oder uns haben sie einfach echt gut geschmeckt. Also kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Und wenn ihr jetzt nicht so der Fan von Wassermelone pur seid, dann kann ich euch vielleicht mit dem heutigen Rezept ein bisschen den Mund wässrig machen. Und zwar möchte ich euch einen Wassermelonensalat vorstellen. Und da benötigen wir für 4 Personen 1 Kilogramm Wassermelone. Das Kilogramm beziehe ich jetzt nur auf das Fruchtfleisch, nicht auf die ganze Frucht selbst. 250 Gramm Feta, eine halbe Limette, weißen Balsamico, Olivenöl kalt gepresst, klaren Honig, etwas Basilikum, Salz und Salat. Und da würde ich persönlich eher einen nicht so geschmacksintensiven empfehlen. Denke, da würde meines Erachtens sehr guter Eisbergsalat oder ein Grazer Krauthäuptl passen. Ja, im ersten Step müssen wir natürlich einmal das Fruchtfleisch aus der Melone rausholen und das Ganze schön in mundgerechte Stücke schneiden. Nicht so klein, ganz normal, wie wenn ihr es so aufschneiden würdet. Den Salat, da würde ich auch einen halben Kopf nehmen, das halbe Häuptel, schneide die ebenfalls in kleine Quadrate, auch nicht zu klein, aber auch nicht zu groß. Und das können wir auch mal beiseite stellen. Dann nehmen wir die halbe Limette, pressen den Saft aus und vermengen das Ganze mit dem Balsamico, dem Honig, dem Salz und dem Olivenöl, damit wir eine schöne Marinade haben. Wer möchte, kann auch noch ein bisschen Pfeffer reingeben, muss man aber jetzt nicht zwingend machen. Die Basilikumblätter, die werden auch klein geschnitten. Zum Beispiel machen sich das sehr schön, wie ich finde, dünne Streifen. Man kann aber auch kleine Fleckerl schneiden, wie man will. Wenn man das dann gemacht hat, kommt das Ganze zu den Melonenstücken und auch der Salat kommt drüber. Ja, und dann nehme ich den Feta-Block und den zerbrösel ich dann mit meinen Fingern quasi über dem Salat. Wer jetzt nicht so der Fan des Zerbröseln ist, der kann es auch wirklich kleinwürfelig schneiden, aber ehrlich gesagt, optisch cooler, schöner schaut es aus, wenn ich das zerbrösel. Schaut ein bisschen, wie ich so gerne sage, rustikal aus und das gefällt mir persönlich einfach total gut. Wenn das dann alles drauf ist, gebe ich meine Marinade drüber und mische das vorsichtig durch. Ich will nicht haben, dass meine Wassermelonenstücke irgendwie gequetscht werden, damit das optisch nicht so schön ausschaut. Drum, wie gesagt, ganz vorsichtig durchmischen. Ja, und dann muss ich das Ganze nur für 10 bis 15 Minuten ziehen lassen und dann kann ich den Salat auch schon servieren. Dazu wird sich dann meines Erachtens ein schönes Weißbrot eignen. Man kann aber auch Semmel oder was auch immer essen. Oder auch so, wer jetzt nicht dazu essen will, kann den Salat natürlich auch so essen. Klar, überhaupt kein Problem. Ja, somit sind wir am Ende dieser österreichisch-exotischen Folge angelangt. War vielleicht mal ein bisschen was anderes, als ihr sonst von mir gewohnt seid, wo ich eigentlich wirklich nur klassische österreichische Sachen vorstelle. Aber wie ich euch bereits erzählt habe am Anfang, ich habe mir einfach gedacht, das ist irgendwie so ein spezielles Thema, da möchte ich einfach eine eigene Folge drüber machen und euch davon berichten. Und vielleicht den oder die ein oder andere von euch mal dazu motivieren oder genauer zu schauen, vielleicht mal zu einer österreichischen Wassermelone zu greifen, nicht einer, die tausende von Kilometern zu uns gebracht wurde. Vor allem, da habe ich dann auch was Saisonelles von hier und mein CO2-Fußabdruck ist auch geringer und das ist ja eigentlich nicht so schlecht, vor allem wenn ich ans Wetter jetzt denke, weil, man, ich will jetzt nicht zu sehr in das Thema abdriften, aber ich denke, da sind wir durchaus alle selber, also nicht wir, sondern die Menschheit jetzt daran schuld, dass das so geworden ist, wie sie jetzt ist. Aber das ist jetzt kein Thema, das ich hier genauer behandeln möchte. Wenn ihr noch Fragen habt zur Wassermelone, zum Rezept, dann könnt ihr mich natürlich jederzeit sehr, sehr gerne kontaktieren. Ich sage wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachkochen. Noch ein paar schöne Sommertage. Bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.